Die Guten, die Bösen und die Widerlichen. Kann man fremdenfeindlich sein, ohne es zu merken? Das legt der sogenannte implizite Assoziationstest nahe, der etwas vereinfacht folgendermaßen abläuft. Testpersonen sehen auf einem Bildschirm abwechselnd Bilder und Wörter. Bei den Bildern handelt es sich um Fotos von Hundewelpen oder von Männern in Nazi-Uniformen. Bei den Wörtern um positive oder negative Ausdrücke wie gut oder schlecht, intelligent oder dumm, Sonnenschein oder Regen. Die Aufgabe lautet, drücke den rechten Knopf bei Nazis und bei negativen Wörtern, den linken Knopf hingegen bei Hundibabys und bei positiven Wörtern. Die meisten Probanden reagieren schnell, wenn die Bilder und Wörter kongruent sind. Böse und Nazi passt zusammen. Gut und Hundebaby auch. Bei inkongruenten Aufgaben, also wenn man positive Wörter mit Nazis und negative mit Welpen paaren muss, benötigen die Testpersonen deutlich mehr Zeit. Die längere Reaktionszeit ist ein Hinweis darauf, dass die Personen innerlich umschalten, also ein automatisches Vorurteil zensieren. Diesen Test kann man auch mit weniger eindeutigen Paarungen durchspielen. Etwa Männer und Frauen, Muslime und Christen, Schwarze und Weiße, Heteros und Homos, Dicke und Dünne, Junge und Alte. Wer keine Angst vor seinen eigenen Vorurteilen hat und sich selbst besser kennenlernen will, sollte den Test einmal online ausprobieren. Sogar bei Probanden, die sich selbst aufrichtig als liberal und kosmopolitisch bezeichnen, kann man oft eine schwache, unbewusste Form von Fremdenfeindlichkeit nachweisen. Sie brauchen dann beispielsweise etwas länger, um Muslim und gut zu verbinden, als Christ und gut oder um auf intelligent und Frau anstatt intelligent und Mann zu reagieren. Was der Test genau verdeutlicht, ist bis heute umstritten. Er legt aber nahe, dass fast alle Menschen zu automatischen, stereotypen Urteilen neigen. Das ist die schlechte Nachricht. Doch die gute lautet, offenbar handeln viele nicht danach. Das zeigt, dass man seine spontanen, automatisierten Impulse kontrollieren kann.